Es wirkt grotesk, nahezu unheimlich. Da drohen die Rohre der Republik zu bersten, die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt stehen unter höchstem Druck. Doch statt schnell zu reparieren, was noch zu reparieren ist, hockt der Koalitionsausschuss beisammen und sortiert in Ruhe die Schrauben im Werkzeugkasten. Während weltweit Banken kollabieren, diskutieren die Regierungsparteien über die mickrigsten Themen, etwa über die Besteuerung auf Agrardiesel. Da sind fast 1,6 Millionen Deutsche in Kurzarbeit, mehr als je zuvor. Doch Union und SPD besprechen lieber die Details des Gewässerschutzes. Das Heer der Kurzarbeiter muss fürchten, schon bald arbeitslos zu sein. Die Koalition aber verschwendet ihre wertvolle Zeit damit, sich im Ausschuss über den Umgang mit Überhangmandaten auseinanderzusetzen. Kein Wort zur Kreditklemme der Banken oder zur dringend notwendigen Bankenaufsicht für ganz Europa war von den Regierenden auf ihrem Gipfeltreffen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu hören. Auch kein Ton über die Milliarden Euro, die anscheinend wirkungslos in die Kassen der maroden Landesbanken gekippt werden. Geht das alles den Koalitionsausschuss wirklich nichts an? Natürlich können sich seine Mitglieder nicht ausschließlich mit Weltbewegendem befassen. Ja, die Partei- und Fraktionsvorsitzenden müssen sich dort unter normalen Umständen auch über das Klein-Klein verständigen. Aber die Zeiten sind eben nicht normal. Jeder spürt, dass es diesmal richtig brenzlig werden kann für Deutschland. Da wird auch die Einigung über die Managergehälter nicht helfen. Sie kann höchstens die Rachegelüste der Anleger befriedigen. Es erscheint weltfremd, dass die Regierenden in so gefährlichen Zeiten über die falschen Themen streiten. Schlimmer noch ist, dass die Parteien inmitten der Weltenkrise den Koalitionsausschuss für ihre Wahlkämpfchen missbrauchen. In nur 6 Monaten ist Bundestagswahl. Union und SPD brauchen einander dringend als Gegner. Ihr Schlachtfeld ist in den Jahren der Großen Koalition geschrumpft, die Frontlinie ist vernebelt und kaum noch sichtbar. Die Bevölkerung nimmt die Regierenden längst als eine diffuse Einheit wahr, die sie auf keinen Fall sein wollen. Deswegen wurden im Koalitionsausschuss weniger Einigungen getroffen, als möglich gewesen wären. Und deshalb wird nun im Nachhinein übertrieben laut heraustrompetet, wie standhaft gefochten worden sei. Jedes noch so kleinliche Scharmützel wird zum großen Schaukampf stilisiert. Beide Seiten wollen sich lieber als Sieger einer Schlacht präsentieren, denn als Meister kleiner Kompromisse. Damit wollen die Regierungsparteien ihren ermüdeten Anhängern nur eines sagen. Wir sind noch immer angriffslustig, trotz dieser lähmenden, dieser bleischweren Koalition. Wir schlagen zu, wir treffen unsere Gegner, wir verwunden sie. Tatsächlich aber schaden sich die Regierenden vor allem selbst. Das Volk nimmt das Ganze nur als kleinkarierten Streit über unwichtige Dinge wahr. Und es ist darüber verdrossen. Denn es möchte die Koalitionäre zurzeit einig sehen. Und zwar nicht nur als einmütige Verwalter des Nebensächlichen, sondern schlagkräftig, Seite an Seite, im Kampf gegen die Krise. Doch die Regierenden scheinen nur eins gemeinsam zu tun: die Augen vor der Bedrohung zu verschließen. Wenn Union und SPD so weitermachen, droht ihnen und vor allem uns im September die demokratische Höchststrafe. Wieder keine klare Mehrheit. Und noch einmal 4 lange, zähe Jahre große Koalition.